WDR 3 Meisterstücke. Klassik für Entdecker mit Michael Lohse. Ich komme vom Kabarett, liebe klassische Musik und rede gern darüber. Weg mit den Schubladen. Klassik ist doch oft auch nur die Popmusik der letzten Jahrhunderte. Es gibt so unfassbar viel tolle Musik. Aus dieser Fülle suche ich zusammen mit meinem Team jede Woche ein Meisterwerk aus und erzähle seine Geschichte. Peter Tschaikowski hatte einfach ein Faible für Märchen. Ob Schwanensee oder Dornröschen, märchenhafte Stoffe inspirierten den Komponisten immer wieder zu Klassikern des Balletts. Und 1892, nur ein Jahr vor seinem Tod, da lieferte der Russe sein Meisterstück in Sachen märchenhaftes Tanztheater, den Nussknacker. Auch wenn der Komponist selbst das ganz anders sah. Das Ballett ist unendlich schlechter als Dornröschen. Das steht fest. Das muss entweder Fishing for Compliments gewesen sein oder mit Tschaikowskis Selbsteinschätzung war es nicht weit her. Denn der Nussknacker zeigt den Komponisten auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Schon mit dem Ballett Schwanensee hat er 20 Jahre früher das Genre vom Image anspruchsloser Gebrauchsmusik befreit. Überhaupt kann ich beim besten Willen nicht begreifen, wie mit dem Wort Ballettmusik irgendetwas Negatives verbunden sein soll. Jetzt mit Anfang 50 befindet sich Tschaikowski auf dem Zenit. Nach dem Erfolg des Balletts Dornröschen bittet ihn der Direktor der Kaiserlichen Theater von St. Petersburg: Mach's noch einmal, Peter, schreib ein neues Ballett und wenn du schon dabei bist, komponier doch gleich noch eine Oper mit dazu. Tschaikowski kann nicht Nein sagen und beginnt parallel an seiner Oper Jolanta und einem neuen Ballett zu schreiben. Als Vorlage schlägt der Direktor die Geschichte vom Nussknacker vor. Geschrieben hat sie eigentlich der deutsche Romantiker E.T.A. Hoffmann. Doch in Russland erfreut sich vor allem eine Bearbeitung des Franzosen Alexandre Dumas großer Beliebtheit. Da heißt sie allerdings nicht Nussknacker und Mäusekönig, wie im Original, sondern Schtschelkunschik. Gut, dass sich der Titel für das Ballett nicht durchgesetzt hat. So also kommt eine Symbolfigur des Erzgebirges zum berühmtesten russischen Komponisten des 19. Jahrhunderts. So gelangt der Nussknacker aufs Notenpapier von Peter Tschaikowski. Ganz offensichtlich bringt das Thema eine sentimentale Seite in ihm zum Schwingen. Aber wer schwärmt nicht von Weihnachten, von Märchen, von Träumen in einem Schlaraffenland? Nach der kurzen, fast zierlichen Ouvertüre beginnt das Ballett mit dem Schmücken und Erleuchten des Weihnachtsbaums, bis ein Marsch ertönt, ein echtes Highlight und ein Welthit, wenn es damals schon die GEMA gegeben hätte. Worum geht es im Nussknacker? Die Handlung spielt bei Familie Silberhaus am Weihnachtsabend. Tochter Clara bekommt von ihrem Patenonkel einen Nussknacker geschenkt. Doch ihr Bruder Fritz macht ihn kaputt. Das Spielzeug zerbricht. Clara kann nicht schlafen und wird um Mitternacht von seltsamen Geräuschen geweckt. Sie schleicht sich ins Weihnachtszimmer. Und nun sind wir endgültig im Reich der Fantasie angekommen. Denn dort erwachen die Spielzeuge zum Leben. Der Nussknacker kämpft gegen eine finstere Armee von Mäusen. Clara will ihren Nussknacker retten und erledigt den siebenköpfigen Mäusekönig mit ihrem Pantoffel. Prompt verwandelt sich der Nussknacker in einen Prinzen, der mit seiner Retterin ins Königreich der Zuckerfee flieht. Die empfängt ihre Gäste mit einem rauschenden Fest, bei dem Süßigkeiten zum Leben erwachen. Nicht also das Christkind wird hier geboren, vielmehr erwacht der Nussknacker in der Fantasie eines jungen Mädchens zum Leben. Am Ende als unwiderstehlicher Prinz. In der französischen Variante von Alexandre Dumas wurden allerdings einige Aspekte verharmlost. Die eigentliche Handlung hat er schön zurechtgepudert und das Ganze versehen mit Pariser Schick. Dagegen ist von der schwarzen Romantik, dem Bedrohlichen und Doppelbödigen, wie man es in der Erzählung von E.T.A. Hoffmann findet, nicht mehr viel übrig. Peter Tschaikowski gefällt das nicht besonders. Er würde der deutschen Urfassung lieber den Vorzug geben, doch irgendwie kann er sich gegen den Choreografen Marius Petipa nicht durchsetzen. Der hatte mit dem Petersburger Theaterdirektor gemeinsame Sache gemacht und die französische Fassung zum Ausgangspunkt für die Balletthandlung gemacht. Tschaikowski ist wenig erbaut. Figuren und Handlung ängstigen, erschrecken und verfolgen mich bei Tag und bei Nacht und verspotten mich mit dem Gedanken, dass ich ihrer nicht Herr werden werde. Anfang 1891 arbeitet Tschaikowski unter Hochdruck. Im April hat er die Ouvertüre und die ersten 5 Nummern bereits abgeschlossen. Es ist eine der farblich schillerndsten Partituren, die er bislang geschrieben hat. Liebevoll bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Seine Musik ist nicht nur klingender Zuckerguss. Tschaikowski vernetzt akribisch einzelne Motive, erfolgt einem sorgfältigen Plan bei den Tonarten und bändigt seine musikalische Bonbonnière durch einen großen dramatischen Bogen. Doch nach der ersten Arbeitsphase macht sich Erschöpfung breit. Tschaikowski bittet um Verlängerung der Abgabefrist. Sie wird ihm gewährt. Während einer Konzerttournee erfährt er in Paris aus der Zeitung, dass seine Schwester Alexandra gestorben ist. Wehmütig denkt er an seine Besuche auf dem Land, an die eigenen Weihnachtsfeste mit ihr. Die Erinnerungen verarbeitet er in seiner Musik zum Nussknacker, die er in seinem Landhaus Klin bei Moskau vollendet. In Paris hat Tschaikowski ein neues Instrument kennengelernt. Er ist regelrecht verliebt in den Klang, wie er seinem Verleger mitteilt. Das Instrument heißt Celesta Mustel und kostet 1200 Francs. Man kann es nur in Paris beim Erfinder Mustel kaufen. Ich möchte dich bitten, dieses Instrument kommen zu lassen. Es darf aber in Petersburg niemandem gezeigt werden. Ich fürchte nämlich, Rimsky-Korsakow und Glasunow können die Sache wittern und den ungewöhnlichen Effekt vor mir aufbringen. Ich erwarte eine kolossale Wirkung von diesem Instrument. Die Celesta hält hier Einzug in die Kunstmusik. Tschaikowski ist einer der ersten Komponisten, der ihre besondere silbrige Klangfarbe nutzt. Zum Beispiel, um einen plätschernden Springbrunnen nachzuahmen. Genau das Richtige für die Zuckerfee und damit den nächsten Welthit Made in Moskau. Dieser Tanz der Zuckerfee ist wie klingendes Parfum oder schlicht, er wird zum Liebling der Ballettbühnen. Auch Tschaikowski selbst ist so begeistert von diesem Effekt, dass er noch vor der Fertigstellung des ganzen Balletts eine Orchestersuite zum Nussknacker anfertigt, ganz ohne Handlung und ohne Tänzer. Und die wird so populär, dass Anton Arensky noch im Jahr der Uraufführung eine Version für 2 Klaviere schreibt. Tschaikowskis Partitur steckt voller Kniffe und Überraschungen. Da wäre zum Beispiel das Schnurren der Flöten, die mit der sogenannten Flatterzunge gespielt werden. Eine Technik, die Tschaikowski erst kurz zuvor von einem professionellen Flötenspieler kennengelernt hatte. So beschwört er das perlende Rauschen des Rosenflusses, das die Ankunft Claras und ihres Nussknackerprinzen begleitet. In Anbetracht der heutigen Popularität war der Erfolg der Uraufführung im Dezember 1892 im Mariinsky-Theater von St. Petersburg eher mäßig. Wobei die negativen Reaktionen eher der Choreografie galten als der Musik. Kein Wunder, liefen doch mitten in der turbulenten Schlacht zwischen Nussknacker und Mäusekönig Kinder orientierungslos über die Bühne. Es hat einige Jahrzehnte gedauert, bis sich der Nussknacker international durchsetzen konnte. Vielleicht, weil das Werk in gewisser Weise ein Zwitter ist. Halb Handlungsballett, halb reines Divertissement, also eine bloße Abfolge von Tanznummern. Spanischer Tanz, arabischer Tanz, chinesischer Tanz. Insgesamt gibt es 6 exotische Zwischenspiele ohne inneren Zusammenhang. Sie sind lediglich eine musikalische Weltreise in Claras Träumen. Der Nussknacker. Bis heute ist das Stück ein Dauerhit. Und nicht nur zur Weihnachtszeit. In den USA ist er das populärste Ballett überhaupt und gehört für viele Familien genauso zu Weihnachten wie der Tannenbaum. Und auch im Kino machte der Nussknacker Karriere. Walt Disney bediente sich 1940 für seinen Film Fantasia bei Tschaikowski. Und sogar für den Horrorstreifen Die Mumie musste die Musik herhalten. Auch Choreografen können sich beim Nussknacker nach Lust und Laune austoben. Sie können die Bühne in Schneehöhlen, bei der Mäuseschlacht Chaos anrichten und überdimensionale Tannenbäume oder turmartige Konfitüreberge in den Himmel wachsen lassen. Als glanzvollen Abschluss komponierte Tschaikowski noch einen prachtvollen Walzer. Er symbolisiert musikalisch Claras Rückkehr aus der Welt des Traums in die Wirklichkeit. Schade eigentlich. Viel lieber würde man noch länger in der Sphäre der Märchen verweilen. Das galt vermutlich auch für den Komponisten selbst, dessen tragisches Leben ganz und gar nicht märchenhaft verlief. Als Homosexueller litt er unter einer Gesellschaft, die geprägt war von archaischen Tabus. Nicht mal ein Jahr nach der Uraufführung seines Balletts stirbt Peter Tschaikowski in St. Petersburg unter ungeklärten Umständen.